Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Ficker, um es mit den großen Worten von Stefan Horn zu sagen. Immerhin, ich dachte, ich bin hier für die unanständigen Dinge zuständig. Okay, dann... Nee, das ist okay, es war nur... Das war ein Zitat. Ja und? Nur weil es ein Zitat ist, ist es nicht unanständig. Du kennst du Stefan Horn? Nee. Der hat El Tonno gemacht, damals für Elten TV. Okay, Elten ist der Praktikant von Stefan Raab. Gewesen. Ja, okay. Fand ich nie lustig, habe ich deshalb nie geschaut. Der darf jetzt 1, 2 oder 3 machen. Das hat doch früher Michael Schanze gemacht. Und danach Biggie Leichtermann. Das Fernsehen hat echt kein Niveau mehr. Naja. Was kommt denn als nächstes? Macht dann Daniela Katzenberger als nächstes 1, 2 oder 3? Oder Melanie Müller. Wer ist Melanie Müller? Ballermann-Sängerin, Ex-Pornodarstellerin, Bachelor-Kandidatin, war sie auch im Dschungel, ich weiß nicht. Klingt vom Profil dann aber eher anspruchsvoll und ein Kandidat fürs Reboot von Wetten, dass, oder? Als Michelle Hunziker Ersatz dann. Genau. Oder als Thomas Gottschalk Ersatz. Hauptsache große Blondine. Ja, und sie würde tatsächlich sogar die Reihe wieder vervollständigen, weil es gab ja Frank Elstner, der war aus dem Westen. Richtig. Dann gab es den Lippi. Lippi aus dem Osten. Mhm. Dann gab es Thomas Gottschalk aus dem Westen. Und ich glaube, Melly Müller ist aus dem Osten wieder. Ja, wie erklären wir dann Markus Lanz? Der kommt aus Südtirol? Ja, Lanz hat... Wer hat denn das gemacht? Ja, das war diese schlechte Entschuldigung für Wetten, dass nach Thomas Gottschalk. Mit Cindy aus Marzahn als Assistentin. Du meinst Satire, Wetten, dass. Ja, aber das lief im ZDF. Das war zwar irgendwie nur ein Spin-off der Heute-Show, glaube ich, aber... Ja, aber das war eine Satire-Sendung. Das war nicht wirklich Wetten, dass. Ach so, das war offiziell Satire. Ja, das war offiziell Satire. Das ist auch neben der Anstalt und neben der Heute-Show in der Mediathek zu finden. Okay, ich dachte, das war nur unfreiwillig komisch. Naja, es sollte quasi satirisch aufarbeiten, was da passiert ist. Okay. Da waren ja auch nur noch Autowetten und Rollstuhlwetten und... Ja, und also was... Na gut, aber ich meine, das ist mutig. Vielleicht sollten wir uns auch mal satirisch aufarbeiten. Wir uns? Ja. Die Elite... Arbeitet die Elite auf. Ja genau, wir persiflieren mal diese beiden komischen Kerle. Das hat ja schon fast was von Josef Hader. Hader spielt Hader. Ja genau. Ach, das ist spannend. Je mehr Metaebene, desto mehr Kopfschmerzen bei unseren Hörern. Und vielleicht sponsert uns dann ja der Bayer-Konzern irgendwann. Oder BASF. Ja, meinetwegen auch die. Du weißt, solange nicht Grünteil Pharma bei uns anklopft. Du weißt, wofür das B in BASF steht? Badensa, oder? Badisch. Ja, sage ich doch. Und weißt du, wo das Unternehmen ist? Das ist das Ludwigshafen? Ja, in der Pfalz. Ludwigshafen, Moment, das ist bei Oggersheim, ne? Ja, aber das ist in der Pfalz. Das ist also auf der anderen Rheinseite. Schlimm. Ja. In Mannheim, ne? Genau, die andere Seite ist Mannheim. Ja. Gut, dann legen wir uns lange Haare und einen türkischen Akzent zu. Ja, und weißt du, was das Schöne in Mannheim ist? In Mannheim gibt es nichts Schönes, da war ich mal. Doch, und zwar, in Mannheim laufen die Menschen beinhaar befreit. Durch die Gegend? Genau. Woher weißt du das? Es gibt dort nämlich die Söhne Mannheims. Ja. Und wenn die singen, ja, dann fallen alle Haare aus. Deswegen spricht man ja auch vom Wegsingen. Okay. Mir rollen sich da immer nur die Fußnägel auf. Ja, und die kratzen dann die Haare von den Beinen. Ach, so funktioniert das. Ja, ja, deswegen, das ist Waxing. Xavier Naidoo, die singende Enthaarungscreme. Genau, ja. Jetzt verstehst du mal, was mit Waxing eigentlich gemeint ist. Ja. Waxing. Ja, ich verstehe es. Man muss es nur deutlicher aussprechen. Ja. Waxing. Ist alles gut. So, haben wir eigentlich Themen? Wir haben Themen. Wollen wir uns aufarbeiten jetzt? Oder, ja, wir müssen mal kritisch das hinterfragen, was wir in letzter Zeit getan haben. Lass mal überlegen, was hatten wir denn an Themen? Wir haben ganz viel über Dating gemacht. Und ja, wir sollen jetzt über Dating reden, obwohl wir eigentlich schon über Dating gesprochen haben. Wahrscheinlich, also das ist... Wir haben da ja eine Zuschrift bekommen. Aber wir bekommen Post! Wir haben Post bekommen hier! Ich habe es erst für Spam gehalten. Ich wollte es schon ins Dingenskirchen schieben. Okay, dann gehe ich jetzt kurz an meinen Arbeitsrechner, lese das nach und dann machen wir hier weiter? Ja, würde ich sagen. Die Verschwörung der Woche. Wieder ein bisschen schlauer. Wir haben tatsächlich Post bekommen. Ja, und das ist voll der nette Brief. Also danke an dieser Stelle. Ja, vielen, vielen Dank. Also fühlt euch frei und mit... euren Mails zu beglücken. Genau, also ich meine, wir sprechen gerne über das Thema. Immer. Also und ich denke, ich kann es vortragen. Hier unten steht nur, bitte Mail anonym behandeln. Also wir sagen nicht, von wem sie ist. Ja. Gut. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Wir sind diskret. Also ich trage mal vor. Hallo, liebe Elite. Das sind wir. Genau. Vielen Dank für die vielen schönen Folgen. Da hört uns jemand regelmäßig. Kann man ja machen. Geilo. Ich freue mich jede Woche auf euch in meinem Ohr. In Ohren hoffentlich. Zwei. Ich höre auch immer nur über einen Kopfhörer. Okay. Die Menschen in der Bahn freuen sich auch auf die Lachanfälle, die hier bisher. Super. Danach bitte vielleicht unsere URL ausdrucken und verteilen. Ja, so Flyer. Ja, genau. Ja. Der Grund, warum ich euch schreibe, soll aber nicht nur Lobhudelei sein. Okay. Schade. Ein bisschen Content. Ich dachte, ich lasse euch mal teilhaben an der wunderbaren Welt des Hetero-Internet-Datings im Jahr 2008 aus Frauensicht. 2018. 2018. Sie ist noch dabei. Mea culpa. Ich habe euch einen Screenshot angehängt und überlasse euch die Interpretation dieses Meisterwerks. Allerdings nicht ohne den Hinweis, dass er trotz dieses Textes zuvor gematcht hat. Dass die Plattform, wollen wir sagen, wer es ist? Nee, sagen wir noch nicht. Noch nicht. Ihn dafür nach Meldung nicht gesperrt hat, ist ja selbstverständlich. Schließlich gibt Facebook auch keine Dickpick-Versender. Man kriegt Dickpicks auf Facebook? Scheinbar. Also okay. Sperren werden sie dir auf jeden Fall nicht. Du wirst also genügend Leute finden. Was muss ich dafür tun? Wahrscheinlich ein Frauenprofil haben. Okay, kriege ich hin. Also wollen wir uns mal diesen Screenshot anschauen? Ja, sollte ich den dann... Ja, trage doch du mal vor. Ich trage das mal vor. Ich nehme mal die Freiheit einzuspringen an der Stelle, an der es Not tut. Ja, ich muss das nur kurz mal hier drehen, damit ich das... Ich bin ja alt. Also wir skizzieren es ganz kurz. Wir gehen davon aus, dass die beiden miteinander schon irgendwie... Also sie haben gematcht. Kommuniziert haben und gematcht haben. Genau. Und dann hat unsere anonyme Empfängerin dieses Meisterwerk der deutschen Literatur bekommen, nennen wir es mal so. Okay. Daran mal gedacht, dass du nicht einfach mein Typ bist, Zwinker-Smiley. Halt. Wir fassen zusammen. Daran mal gedacht, Komma, das... Mit Doppel-S. Mit Doppel-S. Also, es ist auf jeden Fall jetzt mal jemand, der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Gut. Zwinker-Smiley ohne Leerzeichen und ein Punkt dahinter sind... Smiley ist nicht eigentlich Satzzeichen heutzutage schon? Ja, eigentlich schon. Okay, gut. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der die Satzzeichen, der Smiley nicht beherrscht und die deutsche Sprache nicht beherrscht. Gut. Mhm. Okay. Also, da hat sie also wahrscheinlich eher daneben gematcht. Okay, weiter. Genau. Eine Frage. Hast du keine Freunde, ich meine damit gute Freunde und Bekanntenkreis? Wir korrigieren nicht jedes Komma. Die dich mögen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, wenn ja... Wieso zur Hölle hat man dir so eine Scheiße lassen, tätowieren zu lassen? Das sieht so rotzig scheiße aus. Punkt. Drei Ausrufezeichen. Okay. Tätowieren. Schreibt man das nicht nur mit einem O? Ja, man... Das Tattoo schreibt man mit zwei O und tätowieren das, selber? Ja, das Tätowieren wird im Deutschen tatsächlich mit Ä und einem T geschrieben und einem O. Und das sieht trotzdem, es sieht irgendwie falsch aus. Tattoo wie... Tattoo-Viren. Okay. Sehr schön finde ich auch die Kombination Punkt und drei Ausrufezeichen. Ja, ja. Oder dir so eine Scheiße lassen, tätowieren zu lassen. Da konnte es jemand nicht lassen, das Wort mehrfach zu benutzen. Selber machen, lassen, lassen. Wahrscheinlich, ja. Da kannst du einen drauf lassen. Okay, weiter. Erade am Arm und dann so ein hässliches Motiv, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen. Schaust aus wie ein RTL-Frauentauschkandidat. Zwei Pünktchen ohne Leerzeichen. Halt! Müsste es da nicht Kandidatin heißen und groß? Also, gibt es Frauentauschkandidaten? Ist sie, ja, hat sie etwas Maskulines an sich? Ja, du kannst auch als Mann getauscht werden, aber halt nicht im, also nicht im normalen Kombinations. Okay, also, okay. Aber also müsste Kandidatin heißen, zumindest mal so viel gendern. Ja, und zwar eine RTL-Frauentauschkandidatin. Und Frauentausch läuft auf RTL 2. Okay. Das ist, ja. Okay, also der Typ kennt noch nicht mal sein Fernsehprogramm. Ja. Oder vielleicht verwechselt er es auch mit irgendeiner anderen Sendung, die ich nicht kenne, aber Frauentausch als leidgeprüfter Zuschauer, liebe Kinder, läuft auf RTL 2. Okay, weiter. Diese Zeichensetzung ist echt random. Zudem bist du rappel, schlank, das ist ein Komma, kein Arsch und keine Titten, ein Ausrufezeichen. Okay. Was soll ich mit einem Knaben? Fragezeichen. Nein, das können ruhig die Kinderficker haben, nicht ich. Zwei Pünktchen, ein Leerzeichen. Ich stehe auf richtige, kurvige Frauen mit prallen Hintern und Brüsten. Zwei Pünktchen, Leerzeichen. Und nicht sowas, Ausrufezeichen. Und dann Brain, Fragezeichen. Gott, Mädel, kein Satzzeichen. Ich studiere Medizin, das ist Prestige. Jawohl! Ich studiere Medizin, das ist Prestige. Ich kann zwar kein Deutsch, aber ich studiere Medizin. Aber ich bin beeindruckt, dass der Prestige richtig geschrieben hat. Wieso? Der Prestige ist richtig geschrieben. Ja, ist das jetzt so ein schweres Wort? Nee, er hätte Prestige und dann irgendwie dieses J, das hätte DSGH schreiben können. Prestige, Alter! Prestige! Genau. Presswurst, genau. Bestimmt studierst du irgendwas in Richtung soziale Scheiße, Komma, Leerzeichen, weil du genau darin reinpasst. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Leerzeichen, Ausrufezeichen, Leerzeichen, du Brain, drei Ausrufezeichen. Ich muss an die Universität vor, in der ein Lehrprogramm steht, soziale Scheiße. Für Anfänger, oh, der Master in sozialer Scheiße vor allen Dingen. Da gibt's, du musst einen Bachelor in Verdauung haben, bevor du einen in soziale Scheiße machen kannst. Ich bin Professor für soziale Kotung. Genau, wahrscheinlich. Sehr schön, also wir merken, also das ist ein Anfängerfehler oder dieser Mensch ist auch einfach nur zu jung. Wenn man jemanden einen Brain nennt, bedeutet das selber, dass der Schreibende ein Pinky ist. Also ganz, ganz klassischer Fehler von jungen Menschen, die einfach keine Kultur haben. Na gut, er studiert Medizin. Das ist Prestige. Ja, Prestige. Prestige ist nicht Kultur. Heißt das eigentlich, dass der pressen kann oder ist der quasi Gynäkologe? Wahrscheinlich wird er Gynäkologe. Mhm. Ja. Manchmal muss man eben Abstriche machen. Also, wir fassen mal kurz zusammen. Wir haben ja mehrere Folgen über das Dating gemacht. Ja. Wenn euch solche Leute über den Weg laufen, dann lernt ihr was genau daraus? Genau, es kann gar nicht mit jedem funktionieren, denn dieser Mensch, der da ist, ist auch da. Ja, genau. Das heißt, man muss gar nicht alles ficken, was man kriegen kann. Weil man gar nicht alles ficken will, was man kriegen kann. Ja, genau. Also ich meine, selbst wenn der keine Geschlechtskrankheiten hat, also Dummheit holt man sich bei dem echt weg. Ja, also sagen wir mal so, ich meine, so wie ich diese sehe, scheint er gematcht zu haben. Da sieht man doch dann Bilder von der Person. Ja, ich meine, sieht Bilder. Ich würde es vorsichtig formulieren. Ja, aber ich meine, er wird doch, also er beurteilt ja quasi diese Dame nach ihrer Oberweite und ihrem Arsch. Ach so, ja. Ja, das ist doch etwas, was er schon gesehen haben wird, wenn er gematcht haben wird. Das heißt, er wird doch wohl oder übel, so verstehe ich das, der gewischt haben. Ja, oder was auch immer man oder da... gebobbelt haben oder was auch immer man da tut. Häkchen-like, genau. Und dann wird er das quasi, also... Ja, und also ich bin da ja jetzt nicht so der Experte, aber ich glaube, auf den meisten Bildern sieht man, dass Frau durchaus an, wenn da wenig Brust ist, oder? Das ist so ein bisschen wie wenn du Galileo guckst. Ja. Und Jumbo Schreiner. Ja. Du weißt dieser Mensch. Ich kenne Jumbo Schreiner, ja. Der Döner und Burger in Portion der XXL ist, Portion ist, die uns typ, ja. Eine Woche versorgen. Und stell dir vor, du lädst dir den zu deiner Geburtstagsparty ein und dann steht er vor dir und dann sagst du ihm, Mensch, so Normalformat ist das nicht. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Also oder das ist so, wie wenn du eine Yokozuna-Truppe einlädst, also so eine Sumo-Ringer-Weltmeisterschaft bei dir veranstaltest und sagst, Mama, all you can eat. Und dich danach beklagst, dass du pleite bist. Nö, die haben ja ganz schön viel gegessen. Ja. Das Buffet war ja am Ende leer. Oder das wäre, als wenn ich dich einladen würde, ein Sixpack hinstellen würde und mich wundern, dass nach einer Stunde der Sixpack weg ist. In einer Stunde erst. Wir reden von 0,5er Flaschen. Ach so, ja. Ja, also, genau, gibt's mir gemacht, ich über meinen Alkoholismus lustig. Ich hab immer noch Kopfweh. Ja, irgendwas muss man ja. Okay. Aber gut. Genau, also. Wollen wir den Rest noch vorlesen? Ja, das ganz ich glaub, das müssen wir. Ja, also wir müssen hier Wertschätzung kommunizieren. Außerdem ist es lustig. Okay, na gut, dann haben wir jetzt schon gesagt, wie die Plattform heißt? Nee, aber das wir können sie jetzt, glaube ich, erwähnen. Okay, und wie spricht man die aus? Lovo? Ich bin der Meinung, es heißt Lavu, weil es ein Kofferwort aus Love und Yahoo ist. Okay, was. Ist das nicht eine deutsche Firma? Ja, das macht nicht. Yahoo ist doch Amiga, ja gut. Ist doch wurscht. Ach, Love Yahoo. Ach, weil es eine Suchmaschine ist quasi. Ja, genau. Und weil die der Prototyp aller Suchmaschinen ja bestimmt Yahoo ist. Nein, Alter, wisst ihr. Das wollte ich auch gerade sagen, aber weißt du, für... Beziehungsweise für uns war, Alter, wisst ihr. Ja, gab wahrscheinlich noch was davor. Ja, genau. Aber wir sind halt auch schon alt. Deshalb ist es für uns Alter, wisst ihr, und für die jüngere Generation Yahoo. Gut. Was? Lovu. Lovu. Jedoch, Macht ist besonders skurril. Also, ich schätze mal, besonders skurril im Verhältnis zu Menschen. Ich möchte an dieser Stelle auch ein Dankeschön, dass skurril richtig geschrieben ist. Man sieht es so oft falsch. Danke. Ja, danke. Ich bedanke mich jetzt nicht für jedes korrekt geschriebene Wort. Nee, aber das fiel mir gerade auf. Also unsere Hörerin. Ja klar, aber weißt du, nachdem ich gerade diesen Fuck you Goethe da vorlesen musste, das ist so, weißt du, du warst, keine Ahnung, du hast in der Kanalisation geschwommen und dann kommst du auf ein Feld voller Gänseblümchen oder so. Okay, man kann die Plattform kostenlos und ohne Verifizierung nutzen. Kann man das nicht immer? Nee, nicht immer. Bei Elite-Partner musst du, glaube ich, deinen Jahressteuerbescheid hinterlegen. Okay. Ja, aber ich meine, so diese Wisch- und Schnulli-Plattform kann man doch, glaube ich, immer ohne Verifizierung nutzen. Ja, aber wahrscheinlich ist Lavu auch nicht so schnulli, sondern ernstnehmend. Okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwann wird man allerdings aus heiterem Himmel gesperrt und aufgefordert, sich zu verifizieren. Mhm. Falls ihr Lavu nicht kennt? Nee. Also man merkt es, glaube ich. Wir haben mal kurz recherchiert, aber die Online-Kuppler, ich lasse jetzt mal den Ort weg, weil die Information scheint wohl tatsächlich so doppeldeutig zu sein. Okay. Also der Ort spielt jetzt keine Rolle. Ich habe jetzt mal gelesen Dresden, ich habe jetzt mal gelesen Berlin, deswegen. Die Online-Kuppler haben sich 2016 mit 1,2 Millionen aus einem Betrugsskandal freigekauft. Geil. Klingt seriös. Das ist ja Betrug und Dating, das gehört zusammen. Ja, ich überlege gerade... Kann man mit dieser Plattform dann auch seinen Partner betrügen? Ist da vielleicht auch eine Funktion eingebaut? Ja, nee, also das ist, also da sie sich da irgendwie freikaufen mussten von diesem Vorwurf, dass sie eine Betrugsplattform sind, ist das eigentlich nicht vorgesehen. Ah, also nicht wie diese Ami-Plattform, nee, die ja, nicht quasi wie hier Seitensprung.de, nee, Abenteuer18.de. Tralala Madison in Amerika drüben. Die ach Gott, ja. Auch schön. Ein schöner Datenskandal. Ja, genau. Ja, ich habe da noch ein paar Ausdrucke unterm Bett liegen. Bei dieser Plattform möchte man also nicht unbedingt mehr als die nötigen Informationen hinterlegen und schon gar keine Ausweis- und Bezahlinformationen. Verständlich. Zu Recht. Wobei ich jetzt bei der Recherche, du hattest mir ja das Ding ja zugeschickt und ich habe das mal kurz gelesen, man kann da streamen und Geld verdienen. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, auf einer Single-Plattform streamen und Geld verdienen. Macht man das nicht nur so lange, solange man Single ist? Das heißt, selbst sobald du dann vergeben bist, machst du das nicht mehr oder bleibst du auf der Single-Börse, um Geld zu verdienen? Also ich kenne da so Portale, wo man streamen und Geld verdienen kann, auch wenn man noch ein Pärchen ist. Aber ich glaube, das führt in eine falsche Richtung. Gut. Durch die Sperre von heute auf morgen laufen, solange man sich nicht verifiziert, alle bis dahin gut laufenden Unterhaltungen ins Leere. Das stelle ich mir lustig vor. Wenn du, stell dir vor, du schreibst so mit dem jungen Mann oder der jungen Frau. Ja, Prince Charming. Und hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Nee, und dann kommt nichts. Also ja. So, hey, wie geht's dir heute? Und dann kommt nichts. Hm? Dann denkst du so, okay, die mag mich nicht mehr. Ja. Gibt's da so einen gelesenen Status, nicht gelesen, so blaue Haken oder sowas? Ich weiß es nicht, naja. Sieht das Gegenüber, dass du da irgendwie so zwei blauen Haken? Naja, du, ich kenn's nicht. Ich kenn's von meiner Dating-App, da sieht man, ob gelesen oder nicht gelesen. Okay, das heißt, auf Deutsch, die Person sieht wahrscheinlich, dass du es gelesen hast und sagt dann, der antwortet gar nicht. Oder die Person sieht auch gar nicht mehr, sieht auch, dass es völlig ins Leere läuft. Okay. Also ich habe keine Ahnung, wir sollten da mal einen wissenschaftlichen Feldversuch vielleicht starten und Problemprofile anlegen. Das macht dann Marlena oder du dann. Ich frag mal Moritz. Die Herren reagieren erbost und schreiben auf anderen sozialen Netzwerken böse Nachrichten, wenn sie einen finden. Ja gut, das heißt, du kriegst dann auf Facebook dann die Dickpics zugeschickt. Ja, Facebook ist jetzt nicht so das Problem, aber ich überlege gerade, ob es so intelligent ist, dass ich auf Dating-Plattformen so genauso heiße wie in manchen anderen sozialen Netzwerken. Nee, gut, du kannst ja Bilder verwenden. Ja, das ist aber nicht so einfach. Also man findet mich unter meinen Nicks, sagen wir es so. Okay. Wenn mich jemand daten will. Nicht jedes digitale Ghosting ist also Absicht. Das klingt so. Entsprechend schlecht gelaunt sind die Nutzer dort aber. Ja, ich meine, wenn du davon ausgehst, dass du quasi, dass den Typen quasi davor 15 Mädels unfreiwillig geghostet haben, dann willst du nicht Nummer 16 sein, die gerade das schreibt, hi, wie geht's? Mhm. Dann denkt er sich, okay, das ist Nummer eine. Auf Rückfragen reagiert der Support übrigens nur mit Standardfloskeln, man wolle die Qualität sichern. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Bitte, bitte nehmen Sie doch davon in Kenntnis und machen dies und machen das. Ja, genau. Nein, ich möchte das nicht. Mach. Nein, ich möchte das nicht. Mach. Tut mir leid, dann können wir Ihnen nicht helfen. Mit der Bildsuche von Google, okay, damit findet man wahrscheinlich auch denn Sie, lässt sich aber bei so manchem verifizierten Account herausfinden, dass da entweder ein Amateursternchen aus Jekaterinburg, da bin ich jetzt stolz, Jekaterinburg richtig geschrieben, nicht Jekaterinenburg, sondern Jekaterinburg, sitzt oder jemand Photoshop bedienen kann. Ich find's aber großartig, dass auch die Damenwelt von heute aufgeklärt genug ist, vorher meine Recherche zu betreiben, was da so an verifizierten Accounts rumsitzt. Und ich dachte, ich bin der einzige neurotische Mensch, der andere Leute googelt. Vielen Dank nochmal für eure Dating-Folgen. Das Problem des Datings liegt online, aber teils in ganz anderen Ecken. Elitäre Grüße und dann Ihr Name. Joa. Ja, Sie hätten ein Herz geschickt. Das hast du nicht vorgelesen. Ah, ja, ein klassisches eckige Klammer auf 3. Oh. Größer als 3. Also so ein schönes Herzchen noch. Gut, ich glaube, in Mails geht es, glaube ich, auch anders nicht. Kommt drauf an, ob man HTML unterdrückt hat oder nicht. Ich würde aber, glaube ich, in meinem Mail-Account würde ich, glaube ich, auch gar keinen HTML reinkriegen. Ich glaube, ich habe das abgeschaltet. Na gut, ja dann, vielen, vielen Dank für diese Mail. War sehr unterhaltsam. Und ich glaube, das ist auch schon die Verschwörung gewesen. Ich glaube, da können wir gar nicht mehr dazu sagen. Oder haben wir irgendwie noch Content? Was können wir über diese Plattform noch sagen? Wir können über diesen Betrugsskandal reden. Ach, was war da? Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann kann man bei LaVou Geld lassen. Okay. Indem man so Facebook-Spielchen mäßig, du kaufst dir eine virtuelle Währung und die kannst du für irgendwas benutzen, keine Ahnung, dass die Mädels freizügiger sind auf den Bildern oder hasse nicht gesehen oder dass man denen was schenken kann, spenden kann. Und da gab es wohl... Oder wahrscheinlich, dass du mehr wischen kannst. Oder mehr wischen kannst. Oder also der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Also mir würden da Sachen einfallen. Wie kennst du noch dieses... diese Game-Show-Spielchen, wo man ein Bild komplett verdeckt hat und so nach und nach Puzzles wegfliegen, Puzzleteile, und man raten muss. Also ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass du irgendwie, dass nur drei Puzzleteile verschwinden und für jedes weitere musst du zahlen. Bei jedem Profilbild. Okay. Das wäre so mein Geschäftsmodell, wenn ich meine Dating-Plattform aufmachen würde. Okay, ich weiß nur, dass irgendwie mehr Profile sehen in manchen Dating-Plattformen wohl, ja, was gekostet haben. Ja gut, und ich könnte mir vorstellen, virtuelle Währungen schicken als kleine Aufmerksamkeit. Ganz früher, so in den Nullerjahren, war es so, dass du quasi für Nachrichten immer so Credits brauchtest in manchen Plattformen. Das wäre natürlich auch eine clevere Idee. Dass du quasi Nachrichten nur denjenigen schicken konntest, wenn du es auch bezahlen konntest, dass du eine Nachricht schicken kannst. Genau, ja gut. Und da gab es so recht aktive Accounts, die wohl nicht nur fake waren, sondern wo tatsächlich auch Mitarbeiter von dieser Plattform hintergesteckt haben. Mit anderen Worten Betrug. Ja, genau. Die haben sich quasi so, keine Ahnung, so 400 Bildchen von hübschen, attraktiven Frauen aus Jekaterinburg eingekauft und haben die dann aus der wahlweise Dresdner oder Berliner Firmenzentrale zu Sekt oder so gesteuert. Okay. Keine Ahnung, so die Marketingabteilung musste da immer nachmittags ran. Das ist aber, da sind wir besser bei der Elite. Wir haben eine anständige Marketingabteilung und genau, wir haben nur unsere Presseabteilung und müssen hier nicht. Genau, wir haben nur unsere wirklichen Dating-Profile. Also ich hab die. Ja, ich nicht. Ich hab deins. Ja, ich hab ja auch nicht mehr Elite-Partner, ich bin ja schon... Ja, ich weiß, aber wenn jemand irgendwie von einem, wenn jemand mal einen Aushilfs-Jedi bei Tinder anschreiben sollte, das bin ich. Ah, okay. Ich beruhige mich jetzt überhaupt nicht, aber... gut zu wissen. Ja. Das ist... Also ich finde, das ist eine clevere Geschäftsidee. Ja, ich... steckt schon Potenzial dahinter, aber ich glaube, da ist dann tatsächlich diese Madison-Geschichte in Amerika sinnvoller gewesen. Da hatte man wenigstens noch die Aussicht, jemanden flach zu legen. Bei diesen Dating-Plattformen dauert es ja ewig 9 Tage wahrscheinlich, oder? Ich kann das ja, also da ist sie, sie kommt da aus einer sehr speziellen Nische, hetero-weibliches Online-Dating, damit kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Gut, da müssten jetzt... mal investigativ. Ja, wir haben Marlena, aber die ist ja lesbisch. Ja, das funktioniert nicht. Vielleicht sollte man eine neue Praktikantenstelle ausschreiben und mir die ganze Vielfalt der Gesellschaft mal... Du hast ja Moritz lieber genommen als Praktikanten. Steckst du das Praktikantengeld selbst in die Tasche? Ich hab's halt gerne haarig. Der fickt eingeschüttelt. Das musst du dafür eigentlich Tantiemen an RTL zahlen. Ich glaube, die Sendung gibt es nicht mehr, deswegen. Es ist egal, die Rechte verfallen doch nicht so schnell. Ja, aber du erinnerst dich bei den Henry-Maske-Kämpfen früher bei RTL? Da lief Conquest of Paradise. Genau, und RTL hatte die Rechte an dem Boxkampf. Okay. Jetzt die große Frage. Wer hatte die Linke? Das Thema der Woche. Ein immer wieder großes Thema, zu dem wir gefragt wurden, ist... Stuttgart, was sagt ihr da eigentlich dazu? Da sind wir sprachlos. Sind wir? Nee. Also wir können schon mal was über Stuttgart erzählen, weil das ist tatsächlich der Ort, wo wir mit die Elite sitzen. Wir sind ja immerhin Stuttgarts bester Podcast. Genau, und Stuttgart, sind wir auch Stuttgarts attraktivster Podcast? Nee, wir sind ja nicht nur Stuttgarts attraktivster, wir sind Deutschlands attraktivstes Nerd-Duo mit angeschlossenem Podcast-Format. Ja, das... Damit hast du die Frage aber nicht beantwortet, ob wir auch Stuttgarts Attraktivster-Podcast sind. Ja, logischerweise ja. Es kann ja sein, dass es nicht Nerd-Duos mit angeschlossenen Podcasts in Stuttgart gibt, die attraktiver sind als wir. Nein, es gibt, glaube ich... Ich wollte das nur nochmal explizit machen. Nein, man kommt an uns quasi in Stuttgart eigentlich nicht vorbei. Das einzige Problem ist scheinbar doch. Denn tatsächlich, die Stadt Stuttgart zum Beispiel, die folgt uns immer wieder auf Twitter. Ja. Und ignoriert uns immer wieder auf Twitter. Also der Social Media Manager auf Twitter reagiert immer wieder auf uns und ignoriert uns dann immer wieder. Die wollen halt, dass wir denen folgen, aber... Nicht umgekehrt. Kennen wir den Social Media Beauftragten der Stadt Stuttgart? Nein. Das kann auch eine Frau sein. Das kann natürlich auch eine Social Media Managerin sein. So viel Gender muss sein. Ja, dann aber bitte Sternchen. Auch wenn der Duden dagegen ist, ich bin für Sternchen. Na gut, also auf jeden Fall der Mensch, der bei... Der Stadt Stuttgart für Social Media und Instagram zuständig ist, der folgt uns alle naselang auf Insta, aber lässt es auch wieder sein und dementsprechend die Stadt Stuttgart bemerkt uns nicht, der Fritz, also der Kuhn, bemerkt uns nicht. Und ich als Grüner darf ihn Fritz nennen, weil er ist ein Grüner. Jeder darf ihn Fritz nennen. Nein. Natürlich, jeder darf ihn Fritz nennen. Als Parteifreund darf man das. Auf alle Fälle ist es jetzt so, die Stadt Stuttgart bemerkt uns nicht. Und wir sind ja eigentlich das Aushängeschild für Podcasts in Stuttgart. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen was für Stuttgart tun, vielleicht bemerken sie es dann. Also lass uns mal eine Lanze für Stuttgart brechen. Dann lass Markus Lanz aus dem Spiel. Ich versuche gerade noch auf die Logik klar zu kommen, dass wir was für Stuttgart tun müssen, damit Stuttgart uns, die Stadt Stuttgart uns bemerkt. Ich meine, die wissen ja schon, wie toll die Stadt ist, denen müssen wir das nicht mehr erzählen. Ja, aber wir müssen denen quasi unsere Sicht der Dinge schildern. Also wir müssen hier quasi die Aufgabe vom Fremdenverkehrsbüro übernehmen. Nein, nur unsere Sicht, also quasi den Menschen, die uns zuschauen. Ja. Einfach mal mitteilen, wie wir quasi die Stadt wahrnehmen, damit die quasi aus unserer Sicht die Stadt jetzt schon quasi visualisieren. Ja. Und dann nach Stuttgart kommen und hier dann einfach sagen, hey, geile Stadt, das ist toll, die Elite sowieso. Und die dann quasi im I-Punkt aufschlagen und beim I-Punkt auch fragen, Entschuldigung, gibt auch die Star-Tour zu den Orten, wo die Elite wohnt? Ich glaube, da kriege ich Ärger mit meinem Vermieter, wenn wir hier eine Statue vor die Tür stellen. Ich auch. Wir wollen auch nicht, dass ihr vorbeikommt, nein. Aber dennoch, das könnte ja passieren, dass quasi so ein Kultstatus entsteht. So Groupies bei uns vor der Haustür. Es gibt jetzt quasi die blaue Route und die rote Route von diesem Touribus. Ist die Route nicht grün? Ist sie grün? Ich glaube, sie ist blau und rot. Nee, ist es grün und rot oder so. Ich mag mich aber nicht darauf festlegen. Nein, rot-grün ist die Regierung gewesen. Grün-rot war die Regierung in Baden-Württemberg, aber... Ah, siehst du deshalb. Nee, ich glaube, es ist blau und rot. Blau und rot. Wir haben hier also das erste SPD-AfD-Bündnis Deutschlands bei uns auf der Fremdenverkehrsroute. Nee, aber Fakt ist, es könnte ja dann quasi die Elite-Busroute sein. Ja. Die fährt dann zu den schönsten Orten, die wir empfehlen. Die Zeilenende-Route und die Ausrüst-Route quasi. Also, so viele Orte hat es, dass wir für jeden eine einzelne Route brauchen. Nee, wir haben ja zwei Routen. Ja, Beispiel. Was gehört denn für dich, was muss man so in Stuttgart gesehen haben? Und jetzt fang nicht sofort mit dem Brauhaus an, bitte. Die Brauhäuser finde ich allesamt gar nicht so sehenswert. Da würden mir andere... Nee, nicht als Sehenswürdigkeit. Für das ist, da geht es ja eher ums Saufen an sich. Sehen tut man ja eh nicht mehr viel. Also sehen oder place to be? Ich glaube, wir könnten einfach mal so über Stuttgart an sich sprechen. Also place to be. Okay, Place to be Nummer 1 für mich ist grünes U. Okay, das ist kein Place, das ist schon ein... Das, hui! Ja, das ist Beschäftigung, da kannst du eine eigene Bustour durchmachen. Die grüne Fuge, ja, wunderbar. Ja, ich finde das geil, also man muss sich das wirklich mal... Ich kenne ja doch ein paar Großstädte, das hat man nicht in so vielen Großstädten, dass du im Prinzip... Du kannst hier, die können in den Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof einsteigen. Nein, das war was anderes. Genau, du kannst durch am Hauptbahnhof in den Schlossgarten. Nee, du kannst ja noch früher, du kannst. Ja, aber du kannst am Hauptbahnhof, wenn wir schon am Hauptbahnhof in den Schlossgarten, in den oberen, dann einmal um den Eckensee rum und dann quasi. Dann läufst du mittlerer Schlossgarten, dann kommst du, machst du. Unterer Schlossgarten? Machst du links den Knick hoch in den Rosensteinpark, dann gehst du da hinten am Ende vom Rosensteinpark über die Brücke, dann kommst du in die Leipzigischen Gärten. Genau, und dann über den Wartberg. Genau, dann kommt noch ein Stück mehr. Killesberg. Ja, genau, dann landest du oben im Höhenberg. Höhenpark. Und dann kannst du entweder den Höhenpark und Rosenthal und Co. oder du läufst dann links rum und bist dann beim Weißenhof und. Genau. Dann auch schon hinten im Krähwald. Genau, also das war schon wieder sehr rumgenannt. Also ihr habt im Prinzip die Möglichkeit, ohne groß in Kontakt mit Straßenverkehr zu kommen, einfach durch Baum- und Wiesenlandschaften zu laufen, mitten in der Innenstadt. Wenn du im Krähwald erstmal draußen bist, dann bist du draußen. Dann bist du draußen, aber du fängst halt mittendrin an, im Prinzip mitten in der Innenstadt, das ist ja auch noch Mitte, dann läufst du durch, dann... Das müsste dann Nord sein, der Rest, ne? Leipzigische Gärten und so. Ja, genau. Das ist Nord und Killesberg dann. Genau. Genau. Also da bist du und du lässt dann Feuerbach rechts liegen, du lässt links Weißenhof liegen und bist dann eigentlich quasi im Krähwald. Damit bist du eigentlich draußen aus der Stadt. Genau. Mitten in der Stadt und trotzdem voll im Grün. Genau. Gut, da habe ich natürlich die alternative Richtung. Wenn wir von Natur sprechen, Birkenkopf. Birkenkopf, the place to be in dem Sinne, weil da marschierst du einfach mal mitten in der Innenstadt 300 Höhenmeter rauf und bist dann eigentlich so weit oben, dass du ganz entspannt die Schwäbische Alb sehen kannst, dass du den Nordschwarzwald bei gutem Wetter sehen kannst, dass du eigentlich ja, komplett Stuttgart überblicken kannst. Und bei schlechtem Wetter siehst du zumindest ein paar Ruinen. Ja, und du siehst die Grabkapelle auf jeden Fall immer. Du siehst bis Esslingen hinten raus. Ja. Du siehst teilweise hinten bis Böblingen. Im Norden Ludwigsburg ganz entspannt, natürlich. Und hinten runter Esslingen wird schwer, weil da ist der Höhenzug dann im Weg, wo der Fernsehturm steht. Aber ansonsten, ja. Also Waiblingen, Fellbach sieht man auch. Ja. Also wir sprechen Birkenkopf immer. Und das ist mitten in der Stadt. Also das ist tatsächlich so... Hagenbergsteige rauf, kann man natürlich traumhaft schön Fahrrad fahren. Man kann aber auch den Bus fast bis zum Gipfel nehmen. Ja, aber man kann auch schön die Hasenbergsteige schön mit dem Fahrrad hoch. Ich habe schon geschwitzt, als ich die Strecke mit dem Bus gefahren bin. Man kann aber auch schön den Hasenberg hochlaufen. Ich habe schon geschwitzt, als ich mit dem Bus gefahren bin. Ja gut, du bist ja also auch in einem 36 Grad Dauersommer hochgefahren. Ja, aber ich habe trotzdem schon im Bus geschwitzt. Es war anstrengend genug. Na gut. Genau. Gut, the place to be in Sachen Bars, da lasse ich dich mal mit zwei durchkommen, weil ich glaube, ich habe zurzeit keine mehr. Also meine Bars, die ich früher so gut kannte und die noch da waren, war so eine Afrika-Bar mit 300 Cocktails auf der Karte. Oh und der Gott. Typ konnte auch noch alle ganz gut. Also das die haben auch noch alle geschmeckt. Nein, da bin ich ja speziell. Also Clubbar, schieß mich tot, Mono. Immer die Mono. Also okay. Immer die Mono, weil, also Kinder, die. Es gibt ja viele Locations, Clubs, sonst irgendwo was, wo dann irgendwie einmal im Monat oder so 90er-Party ist oder sowas. Das ist da einfach jeden Donnerstag bis Samstag. Sonntag. Sonntag, ja. Okay. Das ist schon sehr speziell und das, also immer die Möglichkeit zu haben und das Schöne ist, das Publikum ist auch entsprechend entspannt. Die haben da einfach Spaß dran und wollen auch wirklich nur feiern. Gut, dann nehme ich was Kulinarisches. Chance Cooking. Chance Cooking ist ein Teppanyaki. Ein was? Ein Teppanyaki. Kann man das essen? Ja. Okay. Das ist ein asiatisches Restaurant, wo es Buffet, so Sushi und Buffet, also so gebackene Banane und alles drum und dran, was man halt so im Buffet findet, aber halt auch sich Zeugs auf den Teller schaufeln kann. Mhm. Also das gibt's auch noch in anderen Läden, das ist Reishaus New Shanghai und was weiß ich was, aber Chen's ist einfach so der Laden, wo ich das am in der Qualität am zufriedenstellendsten bisher gesehen habe. Okay. Das ist ein bisschen weiter draußen, das sind Zuffenhausen da draußen, kann man aber durchaus machen und es ist halt tatsächlich auch mittags, also so als Mittagstisch für den Zehner mal ganz entspannt, aber da ist dann halt auch alles vorrätig schon, das ist halt der Vorteil, also so, weil manch anderen kriegst du halt da mittags irgendwie für den Zehner nur vier Fleischsorten oder so, zwei Fleischsorten, ein Fisch und schade halt, aber dort war es tatsächlich so, dass es dort immer schon alles sehr schön frisch gab und das kann man so mittagstisch einfach mal gönnen. Ja. Der Ossi nennt es Mongole. Ah, okay. Also mongolische Grill-Teppanyaki. Okay, ja, okay. Also einfach eine heiße Platte in der Haushalt, den Scheiß drauf, wenn passt es. Ich sehe schon, ich sollte wieder in Stuttgart arbeiten. Naja, gut, das ist ein Zuffenhausen. Also, kann man sich aber mal in Urlaubstagen gönnen. Also einfach mal so einen Urlaubstag freinehmen und dann einfach mal in die Völlerei. Mittagstisch in Zuffenhausen. Mittagstisch in Zuffenhausen, ja, Völlerei. Dann rollst du dann irgendwann so das Feuerbach da hinten runter. Das ist natürlich praktisch, wenn das in Zuffenhausen ist, wenn man dann irgendwie in der Innenstadt wohnt, Berg runterrollen, das ist super. Naja gut, von Zuffenhausen in die aus der Stadt raus musst du ja tatsächlich, musst du erstmal den Berg hoch. Also nee, nicht Grazkattel rauf musst du dann trotzdem. Du könntest hinten das Feuerbachtal runterrollen. Ach, stimmt. Durch am Zatzenbach hinten runter übers Feuerbachtal. Nee, du kannst dich natürlich die Straßenbahn ein Stückchen schieben lassen. Ja, genau. Also sagen wir mal so, das kann man machen. Dann, was haben wir noch? Was ist noch Place to be. Was man natürlich immer machen kann, ist eine Zackefahrt und eine Seilbahnfahrt. Also da hat die SSB zumindest mal halbwegs anständige Fahrpläne und das geht. Also das kann man machen. Es funktioniert. Ich freue mich nur immer, wenn bei uns hier an der im Stuttgarter Osten an der Bahnanzeige steht, dass die Zacke heute wegen Wartungsarbeiten nur im Halbstundentakt fährt, denke ich mir, jetzt interessiert mich hier, wenn da unten im Süden die blöde Zahnradbahn nicht richtig fährt. Also das ist deren Problem. Das muss man auch mal sagen. Also Stuttgart hat eine Zahnradbahn und eine Seilbahn. Ja, im regulären Dingenskirchenbetrieb, haben offizielle Nummern und alles, ist keine Touristenattraktion, sondern reguläres SSB. Genau, mit der Seilbahn gehst du auf den Friedhof und mit der Zacke fährst du einfach nach Degerloch hoch. Ja, genau. Das ist, ich frage mich immer, wo die schlechtere Stimmung ist. Ich bin meistens der Meinung, dass es Degerloch ist. Also auf dem Friedhof ist mehr Party. Da sind ja zwei sogar. Da sind ja zwei Friedhöfe, einmal links und einmal rechts rum. Also, ja, der RAF-Friedhof und der andere Friedhof. Genau. Also, ja, genau. So solche Sachen. So, kommen wir auch mal. Also, RAF-Friedhof. Wir haben. Wir haben Theodor Heuss. Der ist ja von hier. Ja, der spuckt hier halt aber auch noch rum. Dann haben wir die gute Dame von Die Wanne ist voll. Genau. Also, wenn ihr wisst, wer es ist, könnt ihr jubeln. Findet ihr auf jeden Fall auch in Stuttgart. Auf dem Ufkirchhof liegt die gute Dame. Ah, ja, da liegen auch Gottlieb Daimler und der Dingenskirchen, der andere, Maybach. Ah, ja. Die liegen auch auf dem Ufkirchhof. Die liegen auch auf Ufkirchhof. Ja, der Daimler kommt ja von da hinten. Von ja, ja, aber steht, ist da noch ein Grabstein damit? Der ist angeblich einer. Ich habe ihn gesucht, aber das ist. Der Stuttgarter hat es nicht so einen Prominenten, der schildert die schlecht aus. Naja, gut, wir haben schon auch den Hoppenlauffriedhof, da sind alle Prominenten, die da liegen. Ja, gut, deshalb darf da ja auch niemand mehr bestattet werden, weil hier niemand mehr prominent werden darf. Nein, also, selbst wenn Pferde und Äffle irgendwann sterben, die müssen sich echt überlegen, wo die verbuddelt werden dürfen. Ja, man muss dazu sagen, der Hoppenlauffriedhof ist ein Friedhof, der jetzt nicht mehr benutzt wird, außer für Studenten, die aus der Mensa torkeln. und da ihre letzte Ruhestätte finden, aber die werden dann auch da verbracht. Also, ich habe in Stuttgart studiert, weiß ja keiner, aber ich bin in Stuttgart studiert und da ist es so, in Stuttgart direkt hinter der Mensa ist ein Friedhof, der Hoppenlauffriedhof. Und da liegen halt so Gestalten aus dem 19. und 18. Jahrhundert. Genau. Und wie gesagt, halt Studenten, die die Party vom Studentenhochhaus nicht überlebt haben oder die Mensa nicht überlebt haben. Ja. Und es ist tatsächlich sogar so, dass du von der veganen Abteilung der oder von der vegetarischen, das ist nicht nur vegan, von der vegetarischen Abteilung der Mensa siehst du sogar direkt raus auf den Friedhof. Das gibt immer ein sehr beruhigendes Gefühl, oder? Ja, absolut. Jo. Gut, haben wir noch was zu Stuttgart, was wir noch sagen können? Persönlichkeiten, Menschen, die wir unbedingt gesehen haben, muss... Orte, weitere Orte. Ich finde ziemlich wichtig noch Flohmarkt samstags auf dem Karlsplatz. Okay. Auch immer unglaublich schön, auch sehr entspannt, weil nicht so wie in allen anderen Städten Deutschlands, wo du die Flohmärkte morgens um 8 beginnen und du am besten um 6 schon da bist, um das Geilste abzugreifen. Auf dem Karlsplatz geht es ganz gemütlich so. Doch, das bist du früh genug, wenn du um 10 da bist. Ja, wobei man dazu sagen muss, ich war ja selbst mal als junger Spund dort und habe mein Zeugs veräußern wollen. Mir hat dann mal einer dieser alten Recken da gesagt, ja, am Ende des Monats hingeht, ist natürlich ziemlich kacke. Da haben die Leute kein Geld mehr im Geldbeutel und dann feilschen die halt doppelt und dreifach und kaufen eigentlich gar nichts. Ja, genau. Und ich meine, beim Schwaben kommt schon am Monatsanfang das Geld nur sehr unwillig aus dem Beutel raus. Nee, stimmt ja eben tatsächlich so nie. Also gerade am Ende des Monats scheint wohl tatsächlich das Problem zu sein. Da ist dann halt gar keiner mehr Lust drauf. Ja. Ja. So weit ist mal ein bisschen Stuttgart, würde ich sagen. Ja, reicht ja auch, ne? So als erster Schritt. Aushelf Jedis Jedi Levisen Bibliothek. Keine Lust drauf. Keine Lust. Fat Abort Life, Depression, Burnout. Sprichst du über mich? Nee, steht hier irgendwie jetzt auf unserem Zettel. Und wer hat den denn schon wieder geschrieben? Ich meine, es wird schon immer früher dunkel und dann auch noch sowas. Ich vor Wochen, da ist irgendwo so eine junge Dame, Kelly Flock, Kelly Miss Flock, Miss Kelly. Kalista Flockhart, keine Ahnung. Irgend so eine Uschi ist da halt vor ihrer Kamera zusammengebrochen, hat geplärrt, weil sie eine SD-Karte verloren hat und. Das ist bitter. Und hat dann halt diesen Anlass genutzt, gleich mal noch darüber zu plärren, dass alles so fies und hart und gemein in dem Business ist und kreativ und bar. Und es gibt auch ein paar andere, die alle schon über Burnout klagen. Das heißt, die ist V-Loggerin, oder? ja, die ist irgendwie Frau Lockerin und Frau Lockerin. Genau, Frau Lock. Kelly Frau Lock heißt sie, glaube ich. Frau Lock. Okay. Auf jeden Fall, diese Dame und auch ein paar andere klagen in der Zwischenzeit über Burnout. Also auch unser Podcast-Kollege David Hein von Lächerschwestern klagt über Burnout. So ein bisschen halt einfach ausgebrannt sein. Und ja, wir als Satire-Podcast würden uns ja normalerweise über sowas lustig machen. Machen wir aber nicht. Du wirst mir gerade schon wieder so ernste Seitenblicke zu. Nee, also du darfst jetzt gern, das ist jetzt so deine Bühne, fünf Witze zum Thema Burnout. Nee, dann darüber nicht. Wofür sollten Influencer da keine Werbung machen? Worüber sollten Influencer keine Werbung machen? Wofür? Für Streichhörer, also, weil wegen Burnout. Also gut, auch diesen mal hier. Mann. Nein. Dass du auch ein bisschen ausgebrannt bist in Sachen Witze. Ja, wir sind in Folge 97, Entschuldigung. Tatsächlich. Das Thema ist ja durchaus ernst und da schreiben Leute drunter. Ja, dann geh doch mal richtig arbeiten. Ja. Voll okay. Im Gegenzug werden diese Leute gehätschelt und getätschelt und ja, man muss die Leute verstehen und ja, das ist ein hartes Business und tralala. Ich finde beide Seiten irgendwie etwas kritisch und ich würde ja gerne unsere Sicht der Dinge hinzufügen. Wir haben eine Sicht. Ja, wir haben eine Sicht zu dem Thema. Na dann auch mal raus. Oder haben wir keine Sicht? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, natürlich ist es albern zu sagen, geh mal richtig arbeiten, weil die Leute arbeiten tatsächlich richtig. Die haben da tatsächlich einen 24-Stunden-Tag, in dem sie durchaus hier und da kreative Ideen einbringen müssen. Ich meine, ich habe kreativ gearbeitet, lange. Mhm. Ich arbeite auch noch teilweise kreativ in meinem Tag. Ich habe natürlich viel mit Analyse zu tun auch. Mhm. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Kreativität an den Tag legen müssen. Und ich weiß, da kann man tatsächlich mal an seine Grenzen kommen. Und man recycelt dann manchmal lieber andere Sachen, als dass man... Oder man klaut irgendwo. Genau, oder man klaut. Und das kann ja durchaus passieren. Auf der anderen Seite, jetzt hinzugehen und zu sagen, Hatchel, für Menschen, die 100.000 Euro im Monat verdienen oder noch mehr, ja, da muss man dann schon irgendwo auch sagen, okay, Leute, es gibt einen Grund, warum ein Fußballer so nach ein paar Jahren aufhört, weil er dann halt körperlich am Ende ist. Es gibt Gründe, warum manche Rockmusiker Drogen nehmen, weil sie quasi mit dem Erfolg oder mit dem kreativen Ding nicht mehr klarkommen. Oder mit dem Druck. Oder mit dem Druck, genau. Und dementsprechend, ja, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass ihr ausgebrannt seid, dann ist der Punkt erreicht, wo du über dein Geschäftsmodell nachdenken solltest. Genau, dann mach was anderes. Genau. Also dann ist es... Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwann eine Ausbildung macht zum Schreiner und sein Leben lang Schreiner ist, sondern manche entwickeln sich dann auch da weiter. Es ist nicht so, dass man sich irgendwann mit 14, 15 entscheidet, ich werde jetzt YouTuber und das macht man sein Leben lang. Wenn du gar keine Ideen mehr hast oder deine Ideen, die du irgendwo abgekaspert und abgeklaut hast, nicht ziehen, nicht funktionieren, mach was anderes. Genau. Wenn du an deiner Freiberuflichkeit hängst, dann überleg dir, was kannst du mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, produktiv noch anfangen. Genau. Weil ohne grundsätzlich dabei kreativ zu sein. Zum Beispiel Ryan Simon. Ryan Simon hat ewig in drei Tage gerappt und hat dann irgendwann mehr oder weniger ein Label gegründet und dann dort quasi Rookies gefördert. Die Fantastischen Vier haben nichts anderes gemacht. Die haben sich ein Label gegründet und haben dann irgendwann angefangen, andere Bands zu platzieren. Genau. Und haben tatsächlich eben das genutzt. Sie machen zwar noch selber Musik, aber es gibt auch tatsächlich Musiker, die sind dann in die zweite Reihe gegangen und haben gesagt, okay, ich selbst kann nicht mehr. Ja. Mir fehlt jetzt der kreative Drive oder sonstiges und sie haben dann tatsächlich Leute gefördert. Genau. Jeder Marketingchef, der mal als Kreativer angefangen hat, der tut heutzutage auch nichts anderes mehr, als die kreativen Ideen seiner Mitarbeiter zu fördern. Ja, oder eben abzulehnen. Oder abzulehnen, ja. Oder sich in seinen Mitarbeitern auszuleben, was auch nicht schön ist. Wenn du einen Grafiker hast, der Agenturchef ist, dann ist das meistens nicht schön für die Mitarbeiter. Aber es ist was anderes. Aber ja, klar, also ganz ernsthaft, es ist doch albern, sich da hinzusetzen, zu plärren, okay, ich kann nicht mehr. Das ist authentisch und klar, ich meine, man kann auch mit einer Million, die man im Jahr umsetzt, mal einfach plärren. Ich meine, ja. Ja, ich meine, wenn du damit nicht klug umgegangen bist, dann lern was draus. Jeder Film von Veronika Ferres ist ein Hilfeschrei. Ach, das sind Hilfeschrei? Ja. Ich dachte, das ist irgendwie eine ganz spezielle Sadomaso-Richtung, die ich nicht verstehe. Nein, aber da merkst du es. Also jeder hat so seine Hilfeschreie in die Gesellschaft hinaus. Veronika ist es halt. Filme drehen, in der sie Abstand zu ihrer Beziehung sucht. Ja. Ach du Scheiße. Auf alle Fälle, macht einfach mal was, Leute. Ich meine, niemand erwartet jetzt, dass du da, wenn du, vor allem, ganz ernsthaft, wenn du so viel Kohle auf die Seite holst und so viel Geld verdienst, jeder Fußballer kann dir sagen, am besten viel davon auf die Seite legen, dann kannst du davon danach tatsächlich sehr gut leben. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn du ein Jahresgehalt von einer Mille hast, was du so als einer der Top-YouTuber in Deutschland durchaus haben dürftest, ich mache mir nichts aus Geld, aber ich glaube dir einfach mal. Ja, also ich gehe davon aus, dass so die Top 100 mindestens sechsstellig verdienen. Okay, ja. Das und wenn ich jetzt überlege, wenn du mit fünfstelligen Gehältern im mittleren und oberen Bereich schon halbwegs gut leben kannst, dann dürftest du mit sechsstelligen Gehältern halbwegs durchkommen. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Und spätestens wenn es dann siebenstellig wird, was du auch nochmal haben kannst, musst du gerade zählen, siebenstellig? Das ist das, wo eine Million dann am Anfang steht. Ja, das weißt du, ich weiß ja nicht, wie viel ich im Jahr verdiene, aber ich weiß, dass ich damit glücklich bin. Auf alle Fälle, wenn du so viel Kohle auf die Seite holst, dann musst du halt tatsächlich, musst du halt einfach viel davon auf die Seite legen. Das ist halt tatsächlich die eigentliche Lösung. Und der große Witz daran ist eigentlich, dass du deinen Körper beim Sport zum Beispiel so 15 Jahre oder 20 Jahre so an die Grenze bringst, dass du danach halt einfach von dem Geld, das du da als Bundesliga-Spieler verdient hast, eben leben oder reparieren solltest. Mhm. Und das ist so das ist ein bisschen in der Form von Schmerzensgeld. Und wenn du das Geld richtig anlegst oder einfach anständig auf die Seite legst, vielleicht nicht so risikoreich, dann geht das eigentlich auch. Dann geht das. Ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt das Bobble machen. Ja, aber vielleicht dann einfach den Jetset nicht leben. Das ist halt genau das Problem. Ich glaube, die meisten leben dann den Jetset und haben dann natürlich dieses große Problem. Moment, ich gebe im Jahr das aus, was ich verdiene im Jahr. Was soll ich davon auf die Seite legen? Das kann man machen, wenn man davon ausgeht, dass man bis 70 arbeiten darf. Eben, also ich glaube, man muss halt einfach den Realismus an den Tag legen, dass das, was man da tut, eben auch in der Kreativbranche, und auch YouTube ist eine Form von Kreativbranche, auch wenn es häufig nur Kopieren von amerikanischen Formaten ist. Ja, aber trotzdem, man muss es adaptieren. Also oder recyceln von anderen Dingen. Ja, das Recycling ist voll kreativ. Oder eben 14-jährigen Menschen Geld aus den Knochen leiern. Mit Babdabab. Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ich wollte es jetzt nicht richtig nennen, sonst kommt am Ende doch noch ein Abmahnbescheid ins Haus. Okay, ja, nee, wir bestehen im Impressum. Bibidi-bibidi-bibidi-bubabadabab. Okay. Keine Ahnung. Bibidi-babidi. Wenn das jetzt der richtige Titel war, dann an dich. Nee, Bibidi-babidi ist von Disney. Okay. Da sind wir raus. Okay. Gut, also kommen wir tatsächlich mal zu dem Fazit. Leute, wenn ihr ausgebrannt seid, und damit meine ich tatsächlich nicht nur die gute Dame, sondern auch den Herrn Hein, macht was anderes. Ich meine, David Hein macht jetzt Podcast. Der Ärmste. Also er muss es ihn echt schlimm erwischt haben. Nö, ich finde es ja in Ordnung. Ich meine, die nehmen die ganze YouTube-Masse und bringen jetzt quasi, also sagen wir es mal so, die Jungs bringen jetzt quasi die Leute von YouTube zu Medium-Podcast. Die tatsächlich mit das Medium Podcast sogar auch irgendwie damit umgehen können. Mhm. Und vielleicht verirrt sich sogar von denen einer irgendwann zu uns und dann ist es wie ein Lauffeuer und dann spricht sich das rum und dann ja. Machen und dann lernen die als Lebens, weil wir hier Lebensberatung machen. Genau, wir machen dann irgendwann YouTube. Ach du Scheiße, das will irgendjemand sehen. kurz vor Schluss. Weißt du, wen man an der Tabellenspitze der 5. Liga hier in Stuttgart sieht? Ich hoffe immer noch die Kickers. Nein. Verdammt nochmal, dann muss ich mich jetzt gleich mit Glühwein betrinken. Es ist Freiberg. Freiberg. Freiberg. Ich dachte, Freiberg ist die Stadt in Sachsen, wo sie Ausländerheime anzünden. Nein, es gibt ja tatsächlich auch... Haben die das hierher verlegt? Freiberg am Neckar. Ach, also die haben Freiberg aus Sachsen hierher gebracht, damit die resozialisiert werden. Nein, es gibt auch einen Freiberg hier am Neckar einfach. Ah, okay. Schön. Also Freiberg am Neckar ist tatsächlich jetzt Tabellenführer. Die Kickers haben es irgendwie verkackt, die letzten. Haben die Freiberger das verdient? Nee, sie würden ja eh nur in die 4. Liga aufsteigen. Haben sie es verdient? Ja, wahrscheinlich schon. Ich prangere das trotzdem an. Das kannst du machen. Ja, wir sind jetzt eine Woche vor Weihnachten. Also so irgendwie, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel heute ist. Wollen wir den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben zu Weihnachten? Also an Weihnachten selbst sind wir ja nicht da, da kommen ja die Wichtel. Genau. Ja, frohe Weihnachten, verbringt Zeit mit euren Liebsten. Finger weg vom Glühwein, der mit rum versetzt ist. Ich wittere eine Story? Nein, nicht hier in aller Öffentlichkeit. Okay, alle anderen sehen es auf YouTube. Ich gebe hier meine Lebensweisheiten wieder. Das ist Service, aber die Geschichte dahinter ist kein Service. Gut, also wir haben tatsächlich mal heute eine, ja, wahrscheinlich ernstere Sendung gehabt. Dementsprechend muss auch mal sein. Genießt sie, denn es wird auch wieder albern werden. Und wir wissen nicht, was uns als Wichtel erwartet. Wir haben die Folge bisher nicht in die Finger gekriegt. Wir nehmen tatsächlich an dem Tag auf, an dem die Dinger den ersten Tag versandt werden. Okay. Wir sind noch nicht damit beglückt worden, dementsprechend sind wir nicht die beliebtesten Podcaster bei den Podwichtlern. Aber wir sind ja auch eigentlich das Hängerbein. Also Podcasts, die wir bewichtelt haben, haben danach meistens nicht mehr so viel, so schnell und so. Ja, die haben festgestellt, dass sie einfach mit der Kreativität, die wir hier abliefern, nicht mithalten können und sind erstmal im Burnout versunken. Ich sag mal so, die Herren und Damen, die wir dieses Jahr bewichtelt haben, wir dürfen nicht verraten, wie wir bewichtelt haben, die... Ich weiß zum Glück schon gar nicht mehr, wen wir bewichtelt haben. Also, diese komischen... Ich erinnere mich. Ja. Ja, du hast ja keine Folge von denen gehört. Das stimmt nicht. Ich habe mir mehr Folgen von denen angehört als du. Das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl. Ich habe mir 3 Folgen von denen gegeben und ich habe mir eine von denen richtig langen gegeben. Dann. Ich habe mir 5 von denen sogar angehört. Das sagst du jetzt. Ja, natürlich. Komm, Hose runter. Wer hatten die auch gar nicht? Hose runter, Schwanzvergleich. Nein, die hatten ja gar nicht mehr als 5 Folgen. Aber das ist eine andere Story, da kommen wir mal bei anderer Gelegenheit dazu, zum Thema, wie viele Folgen braucht man eigentlich, um relevant zu sein in der Podcast-Welt. Frohe Weihnachten. Gehabt euch wohl. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushaltsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.